Was ist das private Gebet? Das private Gebet ist jenes, das ein jeder allein für sich oder für andere verrichtet. Stimmt nicht ganz, aber gut, das nächste wird sehr gleich klar. Privates Gebet ist auch jedes, das viele miteinander verrichten, aber nicht im Auftrag der Kirche irgendwie. Was ist das öffentliche Gebet?